Book 2 23 23 23 Belajar bahasa asing. Fremdsprachen lernen. Fremdsprachen lernen. Di mana Anda belajar bahasa Spanyol? Wo haben Sie Spanisch gelernt? Wo haben Sie Spanisch gelernt? Anda dapat berbahasa Portugis? Können Sie auch Portugiesisch? Können Sie auch Portugiesisch? Ja, dan saya juga dapat berbahasa Italia sedikit. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Saya lihat Anda menguasai bahasa dengan sangat baik. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Bahasa sangat mirip satu sama lainnya. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Saya dapat mengerti Anda dengan baik. Ich kann Sie gut verstehen. Ich kann Sie gut verstehen. Tapi berbicara dan menulis merupakan hal yang sulit. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Saya masih membuat banyak kesalahan. Ich mache noch viele Fehler. Ich mache noch viele Fehler. Silahkan Anda memperbaiki perkataan saya. Bitte korrigieren Sie mich immer. Bitte korrigieren Sie mich immer. Cara pengucapan Anda sangat baik. Ihre Aussprache ist ganz gut. Ihre Aussprache ist ganz gut. Anda memiliki sedikit aksen. Sie haben einen kleinen Akzent. Sie haben einen kleinen Akzent. Orang akan mengetahui dari mana Anda berasal. Man erkennt, woher Sie kommen. Man erkennt, woher Sie kommen. Apa bahasa ibu Anda? Was ist Ihre Muttersprache? Was ist Ihre Muttersprache? Anda mengikuti kursus bahasa? Machen Sie einen Sprachkurs? Machen Sie einen Sprachkurs? Dengan cara apa Anda belajar bahasa? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Saat ini saya tidak tahu apa namanya. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Saya tidak ingat judulnya. Mir fällt der Titel nicht ein. Mir fällt der Titel nicht ein. Saya lupa. Ich habe das vergessen. Ich habe das vergessen.